herzlich willkommen bei Happy Kids. Heute freue ich mich, mit dir über das Thema Überforderung zu reden. Überforderungen bei Kindern. Es ist unglaublich, wenn wir uns mal vorstellen, was wir früher als Baby gemacht haben oder was alle anderen Babys machen. Sie lernen zu laufen. Und das nicht irgendwie, nein, sie fallen die ganze Zeit immer wieder hin, plumpsen auf ihren Po und stehen wieder auf. Da soll einer mal sagen, dass ein Kind nicht ehrgeizig ist. Wir alle sind ehrgeizig, beziehungsweise wir waren auf jeden Fall ehrgeizig. Was ist da schiefgelaufen, dass manche sagen, nee, mein Kind, das ist gar nicht ehrgeizig, das lernt überhaupt nicht. Es hat laufen gelernt, von sich aus immer wieder hingefallen und wieder aufgestanden und es wieder und wieder versucht und jetzt rennt und tollt es durch die Wohnung und durchs Haus und durch den Garten. Also, jedes Kind war einmal ehrgeizig und hat gerne gelernt. Doch müssen wir leider sagen, dass jedes sechste Kind und jeder fünfte Jugendliche in Deutschland unter extrem hohem Stress leidet. Und wie sieht dieser Stress aus? Naja, ganz unterschiedlich. Entweder Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder Schwindelgefühle oder sie werden aggressiv. Das hängt ganz davon ab, in welchem Alter sich das Kind befindet und auch Mädchen, Jungen zeigen unterschiedliche Symptome. Nun, Mädels internalisieren und Jungs externalisieren durch viele Computerspiele oder aggressiven Verhalten. Aber was ist denn passiert? Naja, früher haben die Leute einfach Kinder bekommen. Aber heute ist jedes Kind zu einem Projekt geworden. Das Kind muss gut sein. Denn wenn es jetzt in der Schule nicht gut ist, dann wird es später auf der Straße landen. Also, wir heben die Kinder aufs Podest und erwarten wahnsinnig viel von ihnen. Wir gucken sie nicht an, hören nicht auf sie und verlangen. Natürlich kommen dann ganz schnell die Sätze von wegen, jetzt mach doch mal, ich arbeite nur für dich und ich gebe so viel für Nachhilfe aus, so viel für die Schule aus und du lernst nicht. Sind das Sätze, die ein Kind dazu bringen, zu lernen oder mit positiven Emotionen zu lernen? Ich glaube nicht. Obwohl wir wissen, dass man viel besser lernt und viel leichter lernt, wenn man Freude daran hat, vermiesen wir es uns und den Kindern. Ja, was können wir dagegen tun? Denn schließlich sind wir auch wahnsinnig überfordert und wollen einfach nicht und hoffen einfach, dass wenigstens es zu Hause gut läuft und wir da nicht uns noch weiter um alles sorgen müssen. Zunächst einmal würden wir sicher gut daran tun, wenn wir aufhören, unser Kind zu vergleichen. Es hat schon selbst so viele Unsicherheiten und Selbstzweifel. Glaubt ihr, es ist eine Art der Motivation, wenn gesagt wird, Markus war wieder super gut im letzten Sportkampf, oder? Und schau mal die Anne an. Die hat wieder so tolle Noten geschrieben in der Schule. Und Clara, ja, die hat so liebe und nette Freunde. Soll euer Kind sich mit sich selber beschäftigen und herausfinden, wer es selber ist? Oder wollt ihr, dass euer Kind jeden Tag einfach nur denkt, bin ich gut genug? Denn das ist es, was passiert. Euer Kind denkt sich die ganze Zeit, bin ich gut genug? Ich muss noch lernen, damit ich gut werde, genug werde. Ich muss noch dies, ich muss noch das. Und mit diesem Erwartungsstress setzt es sich an die Hausaufgaben, steht jeden Tag auf, um in die Schule zu gehen, um genug zu werden, versuchen aufzupassen und lenkt sich dann vielleicht doch ab, um einfach auf andere Gedanken zu kommen, Spaß zu haben, weil ja doch irgendwo das Kind in einem steckt. Und dann zu Hause ist wieder die Frage da, bin ich gut genug? Ich muss ja noch lernen. Ich muss ja noch dies machen. Ich muss ja noch das machen. Dies ist die reinste Überforderung für euer Kind. Aber ihr könnt euer Kind wirklich motivieren. Und dann helft ihr ihm, dass es Spaß hat am Lernen und lernen möchte und wissbegierig ist, so wie es früher auch war. Und einfach nach einem kleinen Fehler wieder aufgestanden ist und weitergemacht hat. Nun, einerseits hilft es schon mal, der Überforderung entgegenzuwirken, wenn euer Kind auch ein paar Aufgaben hat, die es im Haushalt zum Beispiel zu bewältigen hat. So sieht es da, ja, ich trage zu etwas bei, ich gehöre wo dazu. Und am besten ist es, dass ihr auch hier euer Kind nicht für das Resultat lobt, wie es jetzt zum Beispiel die Kleidung aufgefaltet hat oder die Küche sauber gemacht hat, sondern dass euer Kind es versucht hat und sich daran gesetzt hat. Wenn ihr dies bei diesen kleinen Aufgaben bereits schafft, dann schafft ihr es auch, euer Kind zu loben, wenn es bei einem Test vielleicht nicht ganz so gut abgeschnitten hat, aber ihr gesehen habt, dass es gelernt hat. Lobt es, wenn es sich hinsetzt. Ah, du bist hier schon bei den Hausaufgaben. Das finde ich ja schön. Danach können wir ja kurz eine Pause machen und einmal spazieren gehen, zum Bäcker gehen. Motiviert euer Kind und zeigt eurem Kind, dass es einfach klasse ist, weil es sich hinsetzt, weil es lernen möchte und nicht, weil es eine gute Note geschrieben hat. Kinder, die ohne Lernen gute Noten schreiben, werden nie lernen, sich anzustrengen und werden irgendwann später auf die Nase fallen. So ist es doch besser, dass es jetzt auf die Nase fällt und ihr euer Kind motivieren könnt und so der Überforderung entgegenwirkt. Dies war jetzt natürlich nur ein kleiner Einblick in verschiedene Möglichkeiten, wie man dem Kind helfen kann und es unterstützen kann. Gerne gebe ich euch noch weitere Informationen. Könnt mir gerne einfach schreiben und dann werde ich nochmal eine Folge über dieses Thema machen. Also, meine E-Mail-Adresse lautet carinamartin@happy-kids-life.de. Natürlich findet ihr meine E-Mail-Adresse auch unten in den Kommentaren. Also ich freue mich, von euch zu hören. Viele Grüße!